loving it. Let the trance of the form Thank you. zwischen Stefan und Hans. Aber er ging ganz schön so. Matthias und Martin starb wie Koch. Doch selbst ist für mich abbekommen. Wie ob der Gasso hey. Gasso hey. So hey. Gasso, Gasso, Gasso, Gasso, Gasso hey. Doi, doi, doi, doi. Doi, doi, doi. Doi, doi, doi. So denkt mein guter Schwing. Mein guter Schwing. Bye. vivo más. Cosas y me hay una dulzura en la manera que me cure, que guste de mí, que me gusta. Otra vez más te voy a agradecer en el amanecer. Será la verdad, será la verdad. Lorenzo Tadema. Thank you. Thank you. Thank you.